Aufgabe 2. Sie hören mit Freunden eine Sendung des Studentenradios Ihrer Hochschule. Ihre Freundin Monika fragt Sie, ob man in Ihrer Heimat auch oft Radio hört. Beschreiben Sie zum Beispiel, wer Radio hört, wann die meisten Menschen Radio hören, welche Radiosendungen Sie in Ihrem Heimatland hören. Hört man bei euch zu Hause auch so viel Radio wie hier?